Jesus lud zum Abendmahl, wurde das Mahl den Jüngern zum Zeichen. Wer vom Brote aß und vom Weine trank, nahm teil am Tod.